Teil 5. Erfahrungen in der Theatergruppe. Das Schülerradio hat die Mitglieder der Theatergruppe befragt. Du hörst gleich 5 kurze Berichte von Schülern. Lies zuerst die Liste mit den verschiedenen Aussagen, A bis H. Du hast dafür 30 Sekunden Zeit.